Ja, einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich denke, wir können anfangen. Es ist ja doch recht gut gefüllt. Vielen Dank erstmal, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind. Ich will, bevor wir anfangen, kurz das Podium vorstellen. Ganz zu meiner Linken findet sich die Kollegin Angelika Lex aus München, daneben der Kollege Mehmet Daimergüler, Dr. Mehmet Daimergüler, und zu meiner Rechten Carsten Ilius. Mein Name ist Sebastian Schamer. Wir sind alle Nebenklagevertreter und Nebenklagevertreterinnen in dem Verfahren gegen Beate Zschäpe und andere vor dem Oberlandesgericht München. Heute wird der Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses zum Thema NSU und Ermittlungsversagen der Behörden dem Bundestag übergeben. Wir wollen diese Übergabe kritisch begleiten. Vielleicht ein paar Worte, warum. Wir haben die Position, die Akten zu kennen. Wir sind in dem Verfahren in München so weit, dass wir an über 30 Verhandlungstagen auch verschiedene Polizeibeamte, insbesondere Ermittlungsführer, hören konnten. Wir haben aber vor allen Dingen den Kontakt zu unseren Mandantinnen und Mandanten und wissen, was die letzten, ja, teilweise 11, teilweise länger Jahre durchgemacht haben, und wissen auch, inwiefern sie noch einmal jetzt das Geschehen durchleben müssen, wie sie auch die letzten Jahre selbst kriminalisiert worden sind, welche Ermittlungen über sie angestellt worden sind. Deswegen unser Anliegen, diesen Abschlussbericht kritisch zu begleiten. Vorweg kurz, wir würdigen das Engagement des Untersuchungsausschusses. Er hat in der Zeit, der kurzen Zeit, der anderthalb Jahre, die es ihm gab, viel geleistet, viel an Aufklärung. Es gab viele Hürden, die die Obleute nehmen mussten, insbesondere auch Verweigerungshaltungen aus verschiedenen Ministerien, ganz vorweg das Bundesministerium des Inneren. Dennoch wird dieser Untersuchungsausschuss am Ende eine vollständige Aufklärung der Taten des NSU und des Ermittlungsversagens der Behörden nicht herbeiführen können. Das sagt im Übrigen auch der Abschlussbericht. Verschiedene Punkte werden offen bleiben, die wir hoffentlich in München klären werden. Ein ganz wichtiger Punkt, der uns aber als Ergebnis, als gemeinsame Wertung der Abgeordneten und Obleute fehlt, ist der Punkt des institutionellen Rassismus. Und ich würde jetzt gern so verfahren, dass wir dieses Papier, was wir Ihnen ausgelegt haben, auf Englisch, Türkisch und Deutsch, hier kurz vorstellen und dann im Anschluss vielleicht nochmal ergänzend dazu Ausführungen machen und dann für Fragen bereitstehen. Ich würde das Wort jetzt an den Kollegen Dr. Daimergüler übergeben. Dieser Untersuchungsausschuss ist, denke ich, in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland schon eine sehr, sehr ungewöhnliche Zusammensetzung gewesen, sehr ungewöhnliche Arbeit geleistet. Wenn ich mir die einzelnen Abgeordneten des Ausschusses anschaue, glaube ich, dass wir bei keinem einzigen Abgeordneten Anlass dazu haben, an der persönlichen Lauterkeit zu zweifeln. Ich glaube, dass jeder einzelne Abgeordnete in diesem Ausschuss, egal welcher Parteizugehörigkeit, dort mit großem Engagement an die Sache rangegangen ist. Ich glaube, dass wir durch diesen Ausschuss vielleicht auch die Chance haben, ja, auch für künftige Untersuchungsausschüsse Vorbildfunktionen einzunehmen. Umso trauriger finde ich es, dass der Ausschuss bei all der Arbeit, die geleistet wurde, bei all den Zeugen, die gehört wurden, bei all den Papieren, die studiert wurden, doch einen Bogen gemacht hat um ein Faktum, das groß und breit im Raum sitzt. Und das ist Rassismus und das ist institutioneller Rassismus. Es macht keinen Sinn, aus unserer Sicht, wenn die Dinge sich bessern sollten, so zu tun, als hätten wir nur ein technisches Problem. Und das ist ein Vorgang, den ich so beobachtet habe. Ich habe das Gefühl, dass hier mit aller Kraft technisiert werden soll. Da wird von Pannen gesprochen, wo es keine Pannen sind, sondern vorsätzliches Handeln einzelner Beamte. Und da wird sehr viel gesprochen über die Sicherheitsarchitektur. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Wir können und müssen über das Zusammenwirken der verschiedenen Sicherheitsbehörden in Deutschland sprechen. Aber es geht eben nicht nur um die Architektur, sondern es geht auch um die Haltung. Und die Haltung vieler Beamter auf verschiedenen Ebenen, verschiedener Länder, im Umgang mit den Opfern, im Umgang mit den Tätern, zeugte vor einer Voreingenommenheit gegenüber Bürgern dieses Landes mit nicht-deutscher Herkunft, die einfach zutiefst von Ressentiments geprägt ist, von Unterstellungen in einem Ausmaß, das keinen anderen Begriff als Rassismus zulässt. Und wir haben das in den letzten Wochen, Monaten auch immer wieder im Gerichtssaal in München erlebt, wo Polizeibeamte auch heute noch zum Teil 10 Jahre nach den Taten sich hinstellen und im Grunde genommen erkennen lassen, dass sich an ihrer Denke nichts, aber auch gar nichts geändert hat. Die auch heute noch es eigentlich im Prinzip für richtig halten, dass, wenn man ein türkischstämmiges Opfer vorfindet, als erstes die Drogenhunde gerufen werden. Dass man einen toten türkischstämmigen Bürger findet und als erstes Überwachungsmaßnahmen gegen die Witwe angeordnet werden. Und ich hätte mir gehofft, dass nach fast 2 Jahren NSU wir weiter sind. Wir weiter sind im Diskurs, wir weiter sind auch in unserer Fähigkeit, mit unseren eigenen Defiziten umzugehen. Ich werde häufig gefragt, ob das Morden der NSU mein Vertrauen als türkischstämmigen Bürger dieses Landes in den Rechtsstaat erschüttert hat. Und ich kann diese Frage mit einem klaren Nein beantworten. Keine Terrororganisation dieser Welt kann mein Vertrauen in den Rechtsstaat erschüttern. Aber das haben einige Verfassungsschützer geschafft. Die haben tatsächlich mein Vertrauen in den Rechtsstaat erschüttert. Wenn nur wenige Tage, nachdem die Generalbundesanwaltschaft den NSU-Vorgang zu einer Staatsschutzsache erklärt und dann in Köln die Schreddermaschinen angeworfen werden und das dann einfach mit Datenschutzgründen begründet wird, dann ist es für mich ein Vorgang, der einfach skandalös ist und der sich nicht ziemt für einen Rechtsstaat. Ich denke, dass es der Sache nicht gerecht wird, wenn wir einen Vorgang dieser Größenordnung verniedlichen, indem wir ihn technisieren. Wir müssen den Dingen ins Auge blicken. Wir haben in Deutschland etwa 270.000 Beamtinnen und Beamte in den verschiedenen Sicherheitsbehörden, in den Verfassungsschutzbehörden. Und Gott sei Dank können wir der großen Masse vertrauen. Gott sei Dank steht die große Masse unserer Beamtenschaft mit beiden Füßen fest auf dem Boden des Rechtsstaates. Davon bin ich fest überzeugt. Aber es wäre naiv anzunehmen, dass nicht genauso wie in der Gesellschaft es Menschen gibt, die diese Rechtsordnung ablehnen, die mit Ressentiments beladen sind, dass es die nicht geben könnte bei der Polizei. Natürlich gibt es die auch dort. Und wir müssen dieses Thema offensiv angehen und das vermisse ich bislang. Und ich habe das Gefühl, dass bei dem einen oder anderen in der Politik die Sorge um das Ansehen Deutschlands größer ist als die Sorge um die Zustände. Deswegen ist für mich und viele, ich glaube, da spreche ich auch für viele meiner Kolleginnen und Kollegen, ein ganz zentraler Punkt anzuerkennen, dass die Arbeit des Ausschusses noch nicht getan ist. Wir müssen weitermachen. Und deswegen sollte heute nicht der Tag sein, wo das große Abhaken beginnt, sondern es sollte klar sein, dass wir nur auf dem halben Wege sind. Wir müssen weitermachen nach der Legislatur, mit der neuen Legislaturperiode. Es muss klar sein, die halbe Wahrheit ist nicht die Hälfte der Wahrheit. Vielen Dank. Ich will das kurz noch an einigen Punkten ergänzen. Wir haben Ihnen ja auch bereitgelegt eine vorformulierte Presseerklärung. Wir wollen uns nicht damit begnügen, einfach nur das Problem zu benennen des institutionellen Rassismus, das wir sehen und was sozusagen in der gemeinsamen Wertung der Obleute leider fehlt, sondern wir wollen auch Konsequenzen vorschlagen, die wir als notwendig, als mindestens notwendig erachten. Zwei hat der Kollege Dr. Daimler-Bühler bereits benannt. Einmal die Anerkennung des Problems institutioneller Rassismus, das andere die Neuansetzung des Untersuchungsausschusses in der nächsten Legislatur. Ich will Ihnen ein paar weitere Punkte noch vorstellen, die wir für wichtig erachten. Wir wollen in Zukunft ein System haben, was diesem institutionellen Rassismus effektiv in den Ermittlungsbehörden entgegenwirkt. Dazu gehört unseres Erachtens, dass man die Ermittlungsbeamten dafür sensibilisieren muss auf verschiedenem Weg. Zum einen denken wir, dass bei jedem Gewaltverbrechen in Zukunft die Notwendigkeit bestehen sollte, in den Akten frühzeitig zu vermerken, ob ein Motiv, ein neonazistisches oder ein rassistisches Motiv ausgeschlossen werden kann. Und nicht nur bei, wie es der Untersuchungsausschuss fordert, Verbrechen oder Vergehen, wo schon Anhaltspunkte dafür vorliegen. Ich will Ihnen ein Beispiel sagen. In Berlin gab es irgendwann die Initiative, den Täter-Opfer-Ausgleich zu stärken. Daraufhin gab es ein Formular, was jeder Staatsanwalt ausfüllen muss am Ende des Verfahrens, egal ob es ein Verkehrsdelikt ist, ob es beispielsweise ein Versicherungsbetrug ist oder sonst was, wo er ausfüllt, warum die Voraussetzungen nicht vorliegen. Und genau das wollen wir bei jedem Gewaltverbrechen haben. Es stört sozusagen die polizeiliche Arbeit nicht, festzuhalten in den Akten, warum die Polizei denn meint, dass ein solches Gewaltverbrechen eben nicht rassistisch oder neonazistisch motiviert ist. Und es bringt natürlich denjenigen, der es unterzeichnet, auch in eine gewisse Haftung. Denn man kann ihm später vorwerfen, warum habt ihr das ausgeschlossen, warum haben Sie als Polizeibeamter das so früh versucht zu verneinen. Das wäre ein Punkt, wo wir sagen, es sensibilisiert zumindest. Wir wollen, dass Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte inzwischen in Zukunft besser geschult werden, eine bessere Qualifikation erhalten. Wir wollen, dass die ohnehin schon vorhandenen Abteilungen, die sich mit Rechtsextremismus beschäftigen, neu besetzt werden. Wir wollen, dass sie neu aufgebaut werden. Wir wollen sie entkoppeln vom Staatsschutz. Wir wollen auch, dass die Staatsanwaltschaften fähige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen, die rechtsradikale Delikte erkennen können. Es ist ein dauerhaftes Problem, nicht nur im NSU-Verfahren. Ich vertrete viele Opferrechter Gewalt seit mehreren Jahren, dass Staatsanwaltschaften genauso wie Polizeibehörden und Gerichte versuchen, rassistische Motive auszublenden oder sie schlicht nicht erkennen wollen. Dafür braucht man geschulte Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, die das eben auch sehen. Wir wollen, dass verstärkt Beamtinnen und Beamte mit Migrationshintergrund für die Polizeibehörden geworben werden. Das gibt es schon. Es gibt verschiedene Initiativen, die allerdings unseres Erachtens vor allen Dingen auch deswegen nicht fruchten, weil in den Führungsebenen eben keine Beamtinnen und Beamte mit Migrationshintergrund sitzen. Wir fordern deswegen zumindest, bis dieser Zustand erreicht ist, auch die Einführung einer Quote. Was uns und vor allen Dingen mir ein ganz besonders wichtiges Anliegen ist. Wir fordern die Auflösung des V-Mann-Systems der Verfassungsschutzbehörden. Dieses V-Mann-System hat versagt. Es hat unseres Erachtens rechte Tendenzen, rechte Strukturen, rechten Terrorismus mehr gefördert, als es ihn verhindert hat. Es sind enorme Ressourcen in die Werbung und die Bezahlung von V-Leuten in unserem Verfahren, wie wir es sehen können, gesteckt worden. Diese V-Leute, die sich teilweise im unmittelbaren Umfeld des NSU bewegt haben, haben entweder nutzlose, wenig oder gar bewusste Falschinformationen geliefert. Das Geld ist teilweise, so jedenfalls die Aussage von Tino Brandt, auch in die Unterstützung rechter Strukturen geflossen. Deswegen ist unseres Erachtens der einzige Weg, damit umzugehen, eine Abschaffung des V-Mann-Systems der Verfassungsschutzbehörden. Ich will dazu noch ein kurzes Beispiel benennen. Es gab Anfang der 2000er Jahre einen Prozess im sogenannten SSS-Verfahren, Skinheads Sächsische Schweiz. Das wird auch im Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses erwähnt. Da gab es verschiedene Verfahren und auch Verurteilungen. Es war eine rechte Struktur, die durchaus vergleichbar ist mit dem Thüringer Heimatschutz. Der wesentliche Unterschied zwischen SSS und Thüringer Heimatschutz war, dass der Thüringer Heimatschutz eben tief zersetzt mit V-Leuten war. Und warum dann sozusagen auf der Ebene nicht das Gleiche passiert ist, da können wir alle nur Vermutungen drüber anstellen. Jedenfalls hat das V-Mann-System dafür nicht genutzt. Ich würde dann sozusagen das Wort für die weiteren Forderungen auch an den Kollegen Ilius jetzt übergeben. Danke. Ja, ich will, weil sich das gerade so anbietet, vielleicht zu dem SSS-Verfahren noch etwas ergänzen. Auch da gab es in vergleichbarer Weise eine Kriminalisierung der Opfer. Es gab eine Familie in Pirna, die dort einen Imbiss betrieben hat und die immer wieder von größeren Gruppen von Mitgliedern der SSS angegriffen wurde, in dem Laden angegriffen wurde, eine fünfköpfige Familie. die sich schließlich zur Wehr gesetzt haben und bei einem Angriff sich selbst verteidigt haben und dafür dann selbst mit einem Gerichtsverfahren überzogen wurden, das sie noch in eine zusätzlich bedrängte Situation gebracht hat. Dann will ich dazu kommen, dass zu weiteren Forderungen unsererseits oder Vorschlägen unsererseits kommen. Wir haben ja ein doppeltes Anerkennungsproblem im Zusammenhang mit dem NSU. Das eine ist das Problem, was Mehmet Daimagüler geschildert hat, dass der institutionelle Rassismus nicht als solcher klar benannt wird, obwohl er ein gesamtgesellschaftliches Problem darstellt und damit auch die Chance da gewesen wäre, über die Anerkennung im Zusammenhang mit dem NSU-Untersuchungsausschuss ein gesellschaftliches Signal zu setzen, auch für andere Bereiche, in denen wir auch in unserer Praxis auf dieses Problem treffen, sei es in Schule, bei Gerichten oder auch im Gesundheitswesen. Das weitere Anerkennungsproblem ist das Anerkennungsproblem rechter Gewalt. Das hat ja auch Sebastian Schamer jetzt gerade schon angesprochen. In diesem Zusammenhang fordern wir, dass die Opfer rechter Gewalt, speziell in den letzten 15 Jahren, endlich auch sämtlich als solche offiziell anerkannt werden. Es gibt dazu umfassende Recherchearbeiten, unter anderem des Tagesspiegels, der Zeit und auch der Amadeo-Stiftung, Antonio Amadeo-Stiftung, die sehr substanziert nachgewiesen haben, warum bis zu 180 Mordfälle der letzten 15 Jahre als Opfer rechter Gewalt anerkannt werden müssten, was sie in weiten Teilen bisher nicht sind. Und das, denke ich, ist ein Problem, ein Teil dieses Anerkennungsproblems rechter Gewalt, weil solange das nicht so klar bezeichnet wird, wird das Problem in der Struktur weiter heruntergespielt. Bezüglich des praktischen Umgangs mit Rassismus und rechter Gewalt, institutionellem Rassismus insbesondere und rechter Gewalt, schlagen wir vor, dass die Beratungsstellen oder fordern sogar, dass die Beratungsstellen für die Opfer rechter Gewalt erhalten werden, flächendeckend auch weiter ausgebaut werden. Das ist eine Minimalforderung. Darüber hinaus müssen diese Beratungsstellen auch ganz anders geschützt werden in ihrer Arbeit. Ein großes Problem, um das als Beispiel mal zu benennen, ist diese sogenannte Extremismusklausel, die im Bund immer noch existiert und die in Sachsen ja eines der Ursprungsländer, sage ich mal so, des NSU weiter sehr extensiv angewandt wird. Was dazu führt, dass Träger der Beratungsarbeit gegen rechte Gewalt nachweisen müssen, dass nicht nur sie selbst, sondern auch ihre Vertragspartner, Subauftragnehmer und so weiter, als verfassungstreu gelten. Das heißt, sie werden in eine Art von Spitzeltätigkeit gegenüber eigenen Mitarbeitern, gegenüber Vertragspartnern gedrängt. Wir fordern, dass das aufhört, dass die Extremismusklausel in Sachsen und im Bund abgeschafft wird. Weil sonst ständig droht, dass allein die Tätigkeit in solchen Beratungsstellen jemanden unter Verdacht stellt, selbst unter Verdacht stellt. Das heißt, antifaschistisches Engagement, was in diesen Beratungsstellen passiert und was ja gefordert wird, wird selbst sofort wieder entsprechend unter Verdacht gestellt und partiell sanktioniert. Darüber hinaus, was den Umgang mit Rassismus angeht und den institutionellen Rassismus, muss das ja auch Folgen haben, also abgesehen von der Definition, die Mehmet Daimagüler schon benannt hat. Da wäre uns das sehr wichtig, dass unabhängige Kontrollgremien geschaffen werden. Und zwar insgesamt in staatlichen Behörden. Das heißt, insbesondere bei der Polizei, aber auch in anderen Institutionen, wie beispielsweise in Schulen, in denen häufig es auch ein ähnliches Problem institutionellen Rassismus gibt. Diese Institutionen sind deswegen vergleichbar, weil sie häufig von außen sehr undurchlässig sind und es deswegen auch sehr schwierig ist für Opfer von Rassismus, sich gegen solche Institutionen oder gegen Rassismus aus solchen Institutionen zu wenden. Solche Gremien sollten vom Parlament eingesetzt sein, umfangreiche Untersuchungsbefugnisse haben, umfangreiche Akteneinsichtsmöglichkeiten bekommen und nicht in die Hierarchie eingebunden sein, sodass sie wirklich eine unabhängige Möglichkeit haben, gegenüber Beschwerdefällen von Betroffenen gegen die Institution selber vorzugehen, das zu untersuchen. Danke sehr, Frau Essen. Ich möchte gerne nochmal den Bogen schlagen zur Nebenklage. Wir sind ja alles Vertreter und Vertreterinnen der Nebenklage. Ich vertrete Yvonne Bulgarides, das ist die Witwe des in München ermordeten Theo Bulgarides im Jahr 2005. Und für meine Mandantin stellt sich immer wieder die ganz drängende Frage, könnte mein Mann, der Vater meiner Kinder, noch leben, wenn hier die Sicherheitsbehörden tatsächlich korrekt gearbeitet hätten? Das ist eine ihrer drängendsten Fragen. Und ohne jetzt irgendwelchen Verschwörungstheorien anzuhängen, muss man natürlich sagen, ja, diese Möglichkeit bestünde durchaus, wenn in den Sicherheitsbehörden dieser strukturelle Rassismus sehr viel früher erkannt worden wäre, wenn hier gegengesteuert wäre und entsprechende Maßnahmen ergriffen worden wären. Der Untersuchungsausschuss hat ja eine Vielzahl von Fehlern, von Vertuschungen, von Fehlverhalten aufgedeckt. Edati hat es als historisch beispielloses Fehlverhalten bezeichnet. Und ich möchte ganz gerne noch jetzt hier auf ganz konkrete Beispiele kommen, warum sich seither nach wie vor nichts verändert hat. Wir sind ja mittlerweile im Jahr eineinhalb Jahre hinter nach dem Zeitpunkt der Aufdeckung des NSU. Und wenn man die Zeugenaussagen der Chefermittler hört, wundert man sich, dass diese ganze Aufdeckungspraxis, die Ermittlung der Hintergründe dort offensichtlich spurlos vorbeigegangen ist. Ich möchte Ihnen ein Zitat vortragen vom Chef der Münchner Mordkommission, der damals auch zuständig war, von Josef Wilfling, der auch heute noch in keiner Weise irgendein Bewusstsein entwickelt hat, dass seine Behörde sich nicht korrekt verhalten hat, dass hier massive Defizite vorhanden waren. Er ist nach wie vor der Auffassung, wir haben perfekt gearbeitet, wir haben unsere Pflicht erfüllt und dieses Versagen bei ihm überhaupt nicht angekommen ist. Er hat im Bayerischen Untersuchungsausschuss Folgendes gesagt: Wenn Sie, gemeint ist der NSU, wahllos Ausländer getötet hätten, wäre jeder sofort draufgekommen. Aber Sie haben sich bewusst türkische Opfer ausgesucht, weil Sie wussten, dass das auf organisierte Kriminalität hindeutet. Das ist meines Erachtens ein ganz deutliches Zeichen, dass hier jemand überhaupt nichts begriffen hat. Und wenn ich davon ausgehe, dass das der Leiter der Mordkommission über sehr viele Jahre war, dann schlägt es natürlich auch durch auf die weiteren Ermittlungen. Seither hat sich in München auch nach wie vor, ich gehe mal davon aus, auch in den anderen Tatortstätten bei den Behörden nichts geändert. Wir haben zum Beispiel in München im Zusammenhang mit dem NSU-Prozess eine ganz erhebliche Anzahl auf Angriffe von Projekten gehabt, wo Farbbeutel geworfen wurden, wo Scheiben eingeworfen wurden. Hier hat die Polizei keineswegs erstmal in Richtung organisierte Taten ermittelt, sondern hat auch pressemäßig grundsätzlich nur mitgeteilt, Einzeltäter, hier erkennen wir noch keinen Zusammenhang. Es hat sich dann herausgestellt, erst Wochen später, als die Übergriffe immer dreister wurden, dass es drei Festnahmen gab, die natürlich ganz erhebliche Beziehungen zum rechten Milieu hatten, Beziehungen haben zum Münchner Braunen Haus, wo auch einer der Angeklagten regelmäßig übernachtet hat. Erst da wieder musste die Polizei dann einräumen, dass es hier tatsächlich Zusammenhänge gibt. Wir hatten einen ganz eklatanten Vorfall in München Ende Juni, wo durch Beobachtungen von Nachbarn das Hantieren mit einer Schusswaffe in einer Wohnung beobachtet worden ist, woraufhin die Polizei in die Wohnung ist und dort eine explosionsfähige Nagelbombe gefunden hat. In den Polizeiberichten von diesen Tagen sucht man ganz vergeblich diesen Bericht über den Vorfall. Es gab weitere Skandale, dass die betreffende Person zunächst mal zwar festgenommen worden ist, aber wieder entlassen worden ist, weil offensichtlich erstmal kein Haftgrund erkannt worden ist. Erst auf Beschwerde der Staatsanwaltschaft ist dann Haftbefehl tatsächlich ergangen. Die Öffentlichkeit ist erst mehrere Tage später informiert worden. Und obwohl der rechte Hintergrund dieser Person den Behörden längst bekannt war. Er stammt aus der rechten Skinhead-Szene, bereits seit 1996 immer wieder festgestellt mit Straftaten. Aus dieser Szene hat sich die Kameradschaft Süd entwickelt, auch mit Wiese, der ja das Attentat auf das jüdische Zentrum geplant hatte und in München zu einer Haftstrafe von 7 Jahren verurteilt worden ist. Diesen gesamten Hintergrund hat die Polizei bis heute verschwiegen. Er steht in keiner Pressemitteilung der Polizei, obwohl der Hintergrund hier ganz eindeutig vorhanden ist. In einer Veranstaltung hat der Leiter der Staatsschutzabteilung der Münchner Polizei zu diesem auf Nachfrage, warum denn das so ist, warum hier der rechte Hintergrund nicht weiter ermittelt wird, warum es hier keine Stellungnahmen gibt, wörtlich gesagt, für unsere Ermittlungen ist es unerheblich, wo er verwurzelt ist. Also soweit das Bewusstsein der Sicherheitsbehörden, die jetzt eigentlich lange genug Zeit gehabt hätten, ihre Versäumnisse zu hinterfragen, in irgendeiner Weise daran zu arbeiten. Es gibt hier schlicht kein Bewusstsein. Und deshalb greifen meines Erachtens auch die Forderungen des Untersuchungsausschusses zu kurz, wenn hier einige Änderungsmöglichkeiten, Verbesserungsmöglichkeiten angeboten werden. Denn das Hauptproblem und die Prämisse überhaupt von einem wirksamen Entgegenwirken ist, dass die Behörden zunächst mal wirklich einräumen, dass institutioneller Rassismus tatsächlich in den Behörden vorhanden ist. Solange dieses Bewusstsein nicht da ist und die Akzeptanz nicht da ist, dass hierin das Problem liegt, werden auch alle Verbesserungsvorschläge, die jetzt der Untersuchungsausschuss hier aufgelistet hat, nicht nachhaltig wirkungsvoll sein. Erst der zweite Schritt können eigentlich die Strategien zur Beseitigung sein. Ich meine, hier hilft eine Umstrukturierung alleine nicht, solange nur bestimmte gleiche Personen von einer Abteilung in eine umstrukturierte andere Abteilung geschickt werden. Hier sind ganz umfangreiche Fortbildungsmaßnahmen in interkultureller Kompetenz erforderlich. Da gibt es in allen Behörden massivste Defizite, die hier leider bisher überhaupt nicht erkannt wurden. Und ich denke auch, dass da ein Quotenpolizist, türkischstämmig oder woher auch immer, der sich jetzt im Streifendienst aufhält, keinerlei Veränderung bringen wird, sondern nur dann, wenn Personen, die auch wirklich hier ein Bewusstsein haben, die hier umfangreiche Fortbildungsmaßnahmen hinter sich haben, in Leitungspositionen kommen, wird sich hier möglicherweise etwas verbessern. Meines Erachtens ist auch sehr wichtig, dass dieser Alltagsrassismus in der Polizeiarbeit bearbeitet wird. Das ist meines Erachtens eine der Grundlagen, der nicht nur bei rechtsextremistischen, rechtsterroristischen Taten zum Tragen kommt, sondern der auch in der ganzen Alltagsarbeit vorherrscht, was sich natürlich einfach auf solche Ermittlungen weiter überträgt. Solange ich Racial Profiling betreibe, nämlich Kontrollen, die sich an der Hautfarbe oder am ausländischen Aussehen orientieren, wenn das zur Alltagsarbeit der Polizei gehört, besteht einfach kein Bewusstsein für diese Problematik. Hier muss in der Alltagsarbeit angesetzt werden, um hier Verbesserungen zu erreichen. Das geht einher damit, dass ich zum Beispiel auch bei Statistiken ein Augenmerk darauf lege, dass nicht erstens mal jeder Ausländer ein Verdächtiger ist. Wir kommen ja zu verdächtigen Statistiken dadurch, dass genau durch dieses Profiling eben ausländisch aussehende Personen mit anderer Hautfarbe regelmäßig kontrolliert werden, als Verdächtige dann geführt werden, was zu einer massiven Verschiebung von verdächtigen Statistiken natürlich passiert, weil die nicht in Relation gesetzt werden, die Polizeistatistiken mit verurteilten Statistiken. Und es gehört natürlich auch eine entsprechende Flüchtlingspolitik dazu. Das ist alles in einem sehr großen Zusammenhang zu sehen und nicht nur in einzelnen minimalen strukturellen Veränderungen, die hier, meine ich, erforderlich sind. Umfangreiche Fortbildung auf jeden Fall. Es gibt sehr, sehr viel Kompetenz bereits. Die verschiedene antifaschistische Gruppierungen, die sich seit Jahrzehnten mit dieser Arbeit, mit dieser Thematik, mit rechten Strukturen beschäftigt haben, vorweisen können, die den Behörden in großem Umfang fehlen. Hier sollte man auf jeden Fall wirklich auf die Fortbildung, auch auf die Kenntnisse großen Wert legen. Ich möchte zum Verfassungsschutz, kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich denke, dass hier eine Behörde, die in keiner Weise, in irgendeiner Form einen Beitrag weder zur Aufklärung der Taten zur Verhinderung weiterer Mordtaten, zur Bearbeitung von Defiziten und Ähnlichem geleistet hat. Nicht nur im V-Mann-Bereich, sondern eigentlich im gesamten Bereich, man durchaus über eine Existenzberechtigung streiten kann. Ich denke, das ist hier meine persönliche Meinung, aber man muss sich natürlich auch an den politischen Realitäten orientieren und da muss zumindest das V-Mann-System, das hier ganz eklatant versagt hat, auf dem Prüfstand und da kann eigentlich nur als einzige Forderung die vollständige Abschaffung stehen. Ich möchte noch einen Punkt erwähnen, das ist eine massive Einflussnahme, die ja hier vom Innenministerium versucht worden ist, auf den Inhalt des Untersuchungsausschussschlussberichts, die in einer Form vorgenommen worden ist, wo ich sehr verwundert war, dass sich der Ausschuss nicht sehr viel intensiver gegen diese Einflussnahme gewehrt hat. Denn in den Schlussbericht sollte die politische Bewertung und die inhaltliche Bewertung des Ausschusses einfließen und nicht des Ministeriums. Es ist hier zum Teil der Vorwand vorgetragen worden, dass es hier um Quellenschutz geht. Es ist ein beliebter Vorwand, der sich auch durch den ganzen Untersuchungsausschuss gezogen hat. Man hat hier behauptet, dass Quellen gefährdet werden, obwohl die Presse seit Monaten über diese Vorgänge bereits berichtet hat. Von einer geheimen Information oder Verschlusssache kann hier überhaupt nicht mehr die Rede sein. Und das Hauptargument von Friedrich war, dass es durch die Veröffentlichung zum Beispiel des BKA-Positionspapiers das Ansehen des Verfassungsschutzes beeinträchtigt werden könnte, was eigentlich purer Hohn ist, denn ich kann mir nicht vorstellen, was das Ansehen noch weiter beeinträchtigen könnte. Es ist aber so, dass gar nicht der Einwand erhoben wird, in dem BKA-Papier würden Unwahrheiten stehen. Dann würde ich ja verstehen, wenn man sich gegen die Veröffentlichung wehrt, aber auch Friedrich geht davon aus, dass hier tatsächlich die Wahrheit steht. Und wenn die Wahrheit über den Verfassungsschutz sein Ansehen zunichte macht, dann spricht es eigentlich auch dafür, dass der Verfassungsschutz in einem Zustand ist, den eigentlich unsere Demokratie nicht verdient hat. Vielen Dank. Ja, bevor wir jetzt gleich in die Fragerunde gehen, ist jetzt vorgesehen, dass wir sozusagen drei noch Ergänzungen zu dem ja schon umfangreich vorgetragenen hier nochmal anbringen können. Ich will sozusagen nur als Beispiel nochmal anfügen, auch die Geschichte meiner Mandantin Gamze Kubaschik, als ihr Vater erschossen wurde, wurde als erstes im Laden von Mehmet Kubaschik jede Zigarettenschachtel daraufhin überprüft, ob sie dann auch versteuert gewesen ist. Ein tragendes Indiz für die Annahme, dass es sich um organisierte Kriminalität gehandelt hat, war, dass der Kleinunternehmer Mehmet Kubaschik Bargeld bei sich geführt hat. Die Wohnung und die Umgebung wurde mit Drogenhunden, mit Leuten in weißen Schutzanzügen abgesucht. Das alles hat die Familie kriminalisiert. Es hat sie zum zweiten Mal zum Opfer gemacht. Und das sind ganz wesentliche Punkte, die man mit einer Vielzahl von Beispielen noch unterfüttern kann. Und es ist völlig richtig, was auch die Kollegin Lex gesagt hat. Wir sehen von den Beamtinnen und Beamten im Verfahren in München da keinerlei Einsicht. Zwei weitere Ermittlungsführer, Hensler und Vögler, haben wir ebenfalls schon vernommen. Herr Hensler sagte beispielsweise, er hätte schon immer gedacht, es wäre Rassismus gewesen, beziehungsweise es könnten rechte Hintergründe hinter den Taten stehen. Was seine Reaktion darauf war, war in die Türkei zu fahren und die Familie von der Staatsanwaltschaft vorzuladen, die kurdische Familie, und einzeln dazu zu vernehmen, welche organisierten kriminellen Hintergründe diese Familie haben könnte. Das ist ein Beispiel dafür, dass die Behörden ganz unabhängig davon, wie der Einzelne denkt, nach einer inneren Logik verfahren, die wir als institutionellen Rassismus bezeichnen müssen. Das ist so prägnant in diesem Verfahren, dass es uns wirklich ärgert, dass die Obleute nicht zu einer gemeinsamen Bewertung gekommen sind, die dieses Problem auch so benennt, wie es ist. Und wenn man das nicht tut, dann nutzen alle Konsequenzen nichts, weil die dann ins Leere laufen. Das ist dann blinder Aktionismus, wie diese Neonazi-Terrordatei, die aus unserer Sicht nichts bringt, wenn man nicht sieht, dass es eben sich um Neonazis handeln könnte, die hinter manchen Taten stecken. Dann hilft auch die beste Datei nichts. Das nur noch sozusagen als kurze Ergänzung von mir. Ich würde noch mal das Podium eröffnen, um weitere Ergänzungen vorzutragen. Ja, vielleicht auch noch eine kurze weitere Ergänzung zu den Ermittlungen gegen Familie Kubaschik. Ich vertrete die Ehefrau oder Witwe von Mehmet Kubaschik, Elif Kubaschik. In Bezug auf die Ermittlungsmaßnahmen und gerade auch diese Drogenuntersuchung, die in der Wohnung stattgefunden hat, muss man sagen, dass das auch beispielhaft dafür ist, dass für die Familie selbst, aber auch darüber hinausgehend bei ähnlichen Maßnahmen, dass das häufig zu einer starken Entsolidarisierung im Umfeld führt. Diese Drogendurchsuchung hat stattgefunden am helllichten Tag, auch im Haus vor der Wohnung der Familie. Die gesamten Nachbarn haben das vom Fenster mit verfolgt. Das ist eine Wohnanlage, in der man das relativ gut beobachten kann von den Balkonen aus. Und nach dieser Maßnahme war die Familie weitgehend sozial isoliert erstmal in der Nachbarschaft. Und das ist auch etwas, was wir durchaus häufiger beobachten bei diesen Maßnahmen, dass es über die Kriminalisierung durch den Staat hinaus auch den Effekt hat, dass es eine Entsolidarisierung mit Opfern in der unmittelbaren Umgebung, Nachbarschaft, Bekanntenkreis und so weiter gibt. Darüber hinaus noch eine kurze Ergänzung zur Frage der Arbeit des Untersuchungsausschusses und der Freigabe von Unterlagen, Sperrerklärungen und so weiter, Schwärzungen. Was ich sehr auffallend finde, ist, es wird ja immer dort mit dem Argument des Wohl des Bundes, des Wohl der Länder, Sicherheitsanforderungen der Dienste argumentiert. Was in der Diskussion erstaunlich wenig eine Rolle spielt, ist, dass die über die unmittelbaren Opfer, über die unmittelbaren Geschädigten hinaus, Verletzten hinaus, dass ja auch eine weitere Beeinträchtigung des Sicherheitsgefühls der migrantischstämmigen Bevölkerung in Deutschland bedeutete, diese Morde und Taten. Es gab eine Umfrage beispielsweise nach den Taten, dass etwa 40% in der repräsentativen Umfrage der türkeistämmigen Bevölkerung in Deutschland Angst hat, dass sie selbst oder das Umfeld Opfer einer ähnlichen Tat werden. Es gibt in unserem Rechtssystem ein traditionell beliebtes, historisch weit zurückgehende Argumentationsform, mit der sogenannten Volksgesundheit zu argumentieren, was begrifflich erstaunliche Anknüpfungspunkte historisch bietet. In dem Fall wäre das allerdings ausnahmsweise mal angemessen gewesen, zu sagen, die Gesundheit und da zählt ja die psychische Gesundheit zu, das Angstgefühl weiter Teile der Bevölkerung, hätte vielleicht auch einmal in einer Abwägung gehört bei der Offenlegung von Unterlagen im Verhältnis zum anderen Belangen, die das Wohl des Bundes oder von Ländern betreffen und die sich dann runterfahren lassen auf den Schutz partiell im Verhältnis dazu, auf den Schutz eines einzigen V-Mannes, dessen Identität so und so schon längst offengelegt ist. Ja, wenn man jetzt mal so eine Art von Verhältnismäßigkeit im rechtlichen Sinne da aufmacht. Danke sehr. Ich glaube, zur Aufgabe eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses gehört nach meinem Verständnis nicht nur aufzuklären, sondern durch den Akt der Aufklärung auch Vertrauen herzustellen, zu zeigen, wir gehen den Dingen nach, wir forschen nach, wir nehmen Dinge nicht einfach hin. Und wenn man das zum Maßstab nimmt, muss man leider feststellen, dass an der Stelle es keine große Außenwirkung gegeben hat. Ja, ich hätte mir gehofft, dass nach 10 toten Menschen wir doch grundsätzlichere Debatten auch gesellschaftlich haben würden, mit Impulsen aus dem Parlament, mit Impulsen aus dem U-Ausschuss. Wir alle haben die Akten gelesen und in den Akten sind viele, viele Fotografien, Fotos von den Tatorten, Fotos von den Toten, von den Opfern. Das sind Fotos, die auch erfahrene Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger nicht einfach wegstecken. Ich muss sagen, es gab andere Fotos, die mich persönlich noch stärker beschäftigt haben. Und das sind Fotos von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, als sie 12, 13 Jahre alt waren. Auf dem Spielplatz herumalberten mit ihren Eltern, auf dem Sofa saßen mit ihren Müttern. Und wenn man sich diese Fotos anschaut und den Mundlos im Böhnhardt ins Gesicht blickt, dann sieht man sympathische, freundliche, liebevolle Kindergesichter. Ich habe großes Mitleid mit meinen Opferfamilien, mit den Opfern, mit Menschen, die aus dem Leben gerissen wurden. Aber ich sage Ihnen das ganz offen. Ich habe auch großes Mitleid mit Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt. Nicht mit den Mördern, die sie wurden, aber mit den Kindern, die sie mal waren. und die eine Chance auf ein Leben hatten, in dem sie hätten Gutes tun können. Und diese Debatte führen wir doch nicht. Wieso aus diesen Kindern eigentlich Mörder werden konnten. Diese Debatte führen wir nicht und diese Debatte wurde auch nicht aus dem Parlament rausgetragen, weil diese Debatte unweigerlich zurück zu uns selbst in die Mitte der Gesellschaft geführt hätte. Nazis werden nicht als Nazis geboren, Mörder kommen nicht als Mörder zur Welt. Sie werden gemacht, der Mensch macht den Menschen. Und diese jungen Leute haben wir, hat die bürgerliche Mitte auch mit einer gewissen Art und Weise über Minderheiten zu reden, über Asylbewerber zu debattieren. Diese Menschen haben wir damals in den 90er Jahren geprägt. Ja, wir haben sie zu dem gemacht, was sie sind. Und wenn wir ehrlich wären und eine ehrliche Debatte hätten und diese Debatte führen würden, müssten wir auch feststellen, dass eigentlich in unserer Sprache, die Sprache, die aus der Politik getragen wird, sich nicht so viel geändert hat. Wie reden wir denn heute über Sinti und Roma? Ja? Mit welchem Zungenschlag sprachen wir denn eigentlich über Muslime und Juden in der Beschneidungsdebatte? Was hat es eigentlich zu bedeuten, wenn ein bayerischer Ministerpräsident auf einer Aschermittwochsrede sagt, ich werde bis zur letzten Patrone gegen die Einwanderung in die Sozialsysteme kämpfen? Ich stelle mir das Bild mal vor, ganz lebhaft, wie Mundlos und Böhnert vor dem Fernseher sitzen und das hören. Und diese Debatte müssen wir doch führen. Und da hätte ich mir gewünscht, dass der Ausschuss auch eine stärkere Debatte in die Gesellschaft trägt und diese Dinge anspricht. Und ich hoffe, hege immer noch die Hoffnung, dass wir diese Debatte noch bekommen. Vielen Dank. Ja, ich würde dann in die Fragerunde einsteigen. Nur eine Bemerkung noch zu dem Papier, das 17 Kolleginnen und Kollegen mit unterzeichnet haben. Darauf will ich hinweisen, dass wir hier vertretend für diese Kolleginnen und Kollegen auch sitzen und wir viele andere, die möglicherweise unterschrieben hätten, schlichtweg deswegen nicht erreicht haben, weil sie im Urlaub sind. Ich würde ja Ihnen das Wort für Fragen erteilen. Ich habe eine Frage zum Adressaten Ihrer Forderung, denn viele Ihrer Forderungen sind teilweise wörtlich erfüllt aus rechtlichen Berichten. Von Linken, die der Verfassungsschutz in dieser Vorhandschaftung will, die das Vorläufersystem nicht mehr so haben will, die SPD will das Vorläufersystem reformieren. Es gibt explizite Forderungen bei der SPD, bei der Polizei hin zu interkulturellen, zu mehr interkultureller Kompetenz. Frau Löhle hat gestern gesprochen, nicht von routinisierten, teilweise rassistischen Vorurteilsgruppen zur Verdachtsstruktur bei der Polizei. Ist ja alles da. In diesem Ausschussbericht. Die Frage ist, an wen konkret richtet sich Ihre Forderung dann, wenn doch große Teile vorhanden sind und erkannt? Also es ist so, in den gemeinsamen Bewertungen der Obleute und in den gemeinsamen geforderten Konsequenzen fehlen diese Dinge. Die finden Sie in Einzelvoten, beispielsweise was den Begriff des institutionellen Rassismus betrifft, bei der SPD, aber auch bei den Linken. Die Konsequenzen, die wir fordern, insbesondere zum Beispiel die Abschaffung des Vormannsystems, die findet sich bei der SPD wiederum nicht. Der Adressat unserer Forderungen ist klar, auch der Bundestag, an den ja auch der Untersuchungsausschussbericht gerichtet ist, aber auch die Öffentlichkeit. Denn nur mit einer öffentlichen Debatte werden wir diese Konsequenzen und auch das grundlegende Problem erörtern können. Und das grundlegende Problem des institutionellen Rassismus, das fehlt in den gemeinsamen Bewertungen der Obleute. Ich würde ergänzend, wenn weitere Fragen sind, vielleicht auch noch darum bitten, dass Sie die jeweils konkret an einen Ansprechpartner oder ans Podium richten, dann können wir das leichter hier verteilen. Eine Frage. Sie fordern eine Fortsetzung der Untersuchungsausschussarbeit an Sie, Herr Schammer. Welche Unterstützung haben Sie da bisher von der Fraktion? Also, soweit wir wissen, sind die großen Fraktionen nicht dabei, den Untersuchungsausschuss neu einzusetzen nach dem Wechsel der Legislatur. Auf der anderen Seite verstehe ich den Abschlussbericht schon so, dass nicht ausgeschlossen wird, einen neuen Untersuchungsausschuss einzusetzen, je nachdem, wie die Erkenntnisse auch in dem Verfahren vor dem OLG München sind. Und insofern erhoffen wir uns schon, auch als Nebenklagevertreter in diesem Verfahren, dass wir dort einen weiteren Erkenntnisgewinn zusätzlich zum Untersuchungsausschuss herbeiführen, der möglicherweise nochmal die Debatte anstößt und vielleicht dazu führt, dass sei es im Innen- oder im Untersuchungsausschuss, der dann neu zu gründen wäre, diese Fragen neu diskutiert werden. Herr Jens. Ja. Möchte Sie ins Mikrofon kommen, bitte? Danke. Nur eine Frage. Ich wollte, also Sie kritisieren das ja recht hart, aber ich wollte mal fragen, wie weit Sie denn gehen, weil wenn man das zu Ende denkt, muss man doch sagen, der Untersuchungsausschuss ist gescheitert, wenn er das Hauptproblem, die Hauptursache der Verfehlung nicht so benannt hat. Also ich denke, das ist, also so weit würden wir nicht gehen. Also der, wir nehmen ja sehr positiv zur Kenntnis, dass die, und darauf hat sich Sebastian Schammer auch am Anfang bezogen, dass die Untersuchungen, die geleistet wurden, abgesehen davon, in welcher Art und Weise diese Sperrerklärung zum Teil nicht ausreichend unserer Auffassung nach angegriffen wurden oder die Teile der Aktensperrung nicht ausreichend angegriffen wurden, damit nicht ausreichend politisch umgegangen wurde, stößt das bei uns allen ja auf große Anerkennung, in welcher Art und Weise neue Erkenntnisse da zum Vorschein gekommen sind. Der Ausschuss hat extrem wichtige Arbeit gemacht, aber es ist eben inkonsequent. Wenn man diese Schlussfolgerung nicht zieht, fehlt die Verbindung von der Untersuchung des Ausschusses zu der gesellschaftlichen Debatte. Und diese Verbindung wäre durch die klare Bezeichnung als institutioneller Rassismus, auf den sich dann auch die so viel gelobte allgemeine Fraktionseinigkeit hätte beziehen müssen, wäre das eine Anerkennung gewesen, dass diese durch den Bundestag diese Diskussion geführt werden soll. Und die ist längst überfällig. Ich meine, die ist ja aus vielen anderen Bereichen, da ist der NSU-Ausschuss ja nur ein Vehikel jetzt. Die ist aus vielen anderen Bereichen längst überfällig und es wäre eben die Möglichkeit gewesen, die der Ausschuss gehabt hätte, dieses politische Signal zu setzen, an dem vielleicht die gesellschaftliche Gesamtdiskussion, die Mehmet Aymagüller auch erwähnt hat, nur schwer hätte vorbeigehen können. Insofern fehlt uns einfach im Wesentlichen, abgesehen von Forderungen, darüber hinausgehenden Forderungen, wie im Einzelnen damit umgegangen werden muss, fehlt uns einfach im Wesentlichen noch diese Scharnierfunktion. Das sind Themen, die uns beschäftigen. Wir telefonieren sehr, sehr viel. Es beschäftigt meine Mandantschaft. Ich vertrete Hinterbliebene des Herrn Özdoğru und des Herrn Yaşar, die beide in Nürnberg ermordet wurden. Es ist eine Sache, die uns sehr, sehr stark auffällt, dass wir zum Teil eine zweigeteilte Kommunikationswahrnehmung in Deutschland haben. Ja? Während in meinem autochthonen deutschen Bekanntenkreis das Thema eigentlich abgehakt ist, ja, ist das Thema bei meinem türkischstämmigen Bekanntenkreis allgegenwärtig. Gestern hat ja Allensbach eine Studie vorgestellt, was beschäftigt die Deutschen, worüber reden die, ein bisschen Nachbarn, 78% übers Wetter, und dann kommen so ein Haufen anderer Themen, und dann sind 46% immerhin zum Thema NSA, und 20% Euro-Hawks, NSU taucht nicht auf. Das sind so ungefähr 15 bis 20 Themen, die aufgeteilt werden. Und das ist schon eine Sache, die wir befremdlich finden. Ja, denn Rassismus ist doch keine Sache, die nur die Betroffenen angeht. Ja, in was für einer Gesellschaft würden wir denn landen, wenn wir sagen würden, die Opfer, das Thema Frauenfeindlichkeit betrifft nur die Frauen, die Opfer von Frauenfeindlichkeit geworden sind. Das Thema Antisemitismus soll nur jüdischstämmige Menschen angehen. Homophobie ist ein Problem der Schwulen. Was für eine Gesellschaft wollen wir denn dann landen? Also diese Themen und gerade Hellersdorf sind erschreckend, wenn wir Otto Normalbürger sehen, die zum Hitlergruß ihren Arm ausstrecken, das ist erschreckend. Und für meine Mandantschaft gestern war natürlich auch ein großes Thema, also die Meldung, dass eben das BMI massiv versucht hat, Einfluss zu nehmen auf den Abschlussbericht. Und meine Mandantschaft saß im Konzerthaus am Gendarmenmarkt, als die Bundeskanzlerin ein Versprechen abgegeben hat. Umfassende Aufklärung. Und meine Mandantschaft hat großes Vertrauen in die Bundeskanzlerin. Und muss aber dann feststellen, dass die nachgeordneten Behörden schon eine Stufe tiefer eben das Gegenteil machen. Und das ist keine vertrauenswillende Maßnahme. Aber, auch das ist klar, meine Mandantschaft besteht aus Bürgern dieses Landes. Und sie werden sich nicht verschrecken lassen und sie werden nicht weggehen. Sondern ganz im Gegenteil, da spüre ich die Bereitschaft, sich stärker einzubringen und das Wort zu heben. Und das ist, wenn man so will, wenigstens eine gute Folge der ganzen Debatte, die wir haben. Wenn ich noch einen Punkt kurz ergänzen darf. Für mich gibt es eine ganz erschreckende Parallele zu der Zeit, in der sich der NSU radikalisiert hat, Mitte bis Ende der 90er Jahre. In der Zeit brannten viele Asylbewerberheime in Deutschland. Folge dessen war nicht etwa eine Diskussion über Rassismus, sondern es war die Verschärfung des Asylrechts und die faktische Abschaffung des Asylrechts. Und wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir das hoffentlich ganz anders machen. Ja. Können Sie vielleicht noch mal etwas genauer Ross und Reiter nennen? Also wer hat das denn verhindert, dass in diesem Ausschussbericht der institutionelle Rassismus genannt wird? Richtig, also weil wir gestern auch bei der Eva Höge waren, die hat das ja absolut auch so gesagt. Ist es die CDU, CSU, die FDP? Wer ist es, wer das verhindert hat? Können Sie das mal genauer sagen? Wir können das nicht genauer sagen, weil wir die Protokolle, was das angeht, was mit dem Schlussfolgerung aus dem Protokoll noch nicht gelesen haben. Ich kann Ihnen sagen, dass ich mich mit einem mit dem Vertreter einer konservativen Partei im Ausschuss unterhalten habe und gefragt habe, ob denn dieses Wort des institutionellen Rassismus auftauchen wird. Und er mir dann sagte, was, warum, wie kommen Sie darauf? Und das war doch schon eine sehr, sehr für mich überraschende Reaktion auf eine Frage, die ich nicht so überraschend finde. Gleiche Aussagen habe ich allerdings auch bekommen von einem, also das ist nicht da reingehört, von einem Vertreter der Grünen im Ausschuss. Ich habe das Gefühl, dass es da an der Stelle nicht unbedingt nach Links-Rechts-Schemata geht, sondern dass da die Strukturen und die Motivationen vielschichtiger sind. Also dadurch, dass es in den abweichenden Voten zu finden ist, kann man rückschließen darauf, dass es in der gemeinsamen Bewertung und den Konsequenzen nicht vorhanden ist. Im Übrigen gibt es ein Interview mit Wolfgang Wieland in der Zeit, wo er gesagt hat, er hätte sich dagegen ausgesprochen, diesen Begriff einzuführen, weil er das inflationär fände. Was ich im Hinblick auf die Ermittlungen zum NSU und auch die Taten des NSU relativ fehlplatziert finde. Ja, wenn dann keine weiteren Fragen sind, vielen Dank, dass Sie hier anwesend waren. Schönen Tag noch.